Ich sitz hier, stütze meinen Koffer. Fuck, du bist weg. Und weil ich dich im Kopf hab, spür ich dich und hab totale Sehnsucht. Liebe dich und weiß, dass ich dich sehen muss. Jede Träne ist für dich, dich alleine, Schatz. Jedes Wort ist für dich, was es nicht leichter macht, dich nicht bei mir zu haben, wie ein Anhänger. Wie soll ich reagieren, fühl mich wie ein Anfänger, der nicht auf die Reihe kriegt, weil er alleine ist. Und du mir fehlst und es keinen Zweifel gibt, dass du die eine bist, die ich in meinem Herzen trag, bis ich nicht mehr atme und alles keinen Wert mehr hat. Ich weiß noch, wie ich neulich daran dachte. Der Tag der Tage, der 29.8. In der Liebe ist alles erlaubt wie im Krieg. Doch ein Leben ohne dich ist wie ein Spiel ohne Sieg. Sag mir, was du denkst. Sag mir, was du denkst. Ich kann nicht ohne dich, weil ich weiß, dass du die eine bist. Reich mir deine Hand. Reich mir deine Hand. Ich geh mir die 1000 Meilen, egal wohin. Sag mir, was du denkst. Sag mir, was du denkst. Ich kann nicht ohne dich, weil ich weiß, dass du die eine bist. Reich mir deine Hand. Reich mir deine Hand. Ich geh mir die 1000 Meilen, egal wohin. Sag mir, was du denkst. Sag mir, was du denkst. Ich kann nicht ohne dich, weil ich weiß, dass du die eine bist. Reich mir deine Hand. Reich mir deine Hand. Ich geh mir die 1000 Meilen, egal wohin. Sag mir, was du denkst. Sag mir, was du denkst. Ich kann nicht ohne dich, weil ich weiß, dass du die eine bist. Reich mir deine Hand. Reich mir deine Hand. Ich geh mir die 1000 Meilen, egal wohin. Mir zu, ich weiß, dass es nicht leicht war. Bleib doch stehen, auch wenn du keine Zeit hast. Nimm sie dir und leib mir dein Ohr. Ohne dich ist für mich alles verloren. Was wichtig war, ich hab nicht geahnt, dass unsere Liebe jemand vernichten kann. Du steckst so viel ein, bei dem ich wütend werde. Schatz, Schatz, für dich gibt es nicht genügend Sterne, um zu zeigen, wie sehr du funkelst. Ohne dich ist die Welt für mich mehr als dunkel. Mehr als trostlos, ich seh nirgends Licht, so als ob es die Sonne nicht wirklich gibt. Warum? Du weißt, dass ich dich mag, weißt, dass ich dich liebe, weißt, dass du mir fehlst. Wieso bist du nicht geblieben? Wieso tust du das? Wieso lässt du mich alleine stehen? Du solltest wissen, ohne dich kann ich nicht weitergehen. Sag mir, was du denkst. Sag mir, was du denkst. Ich kann nicht ohne dich, weil ich weiß, dass du die eine bist. Reich mir deine Hand. Reich mir deine Hand. Ich geh mir die 1000 Meilen, egal wohin. Sag mir, was du denkst. Sag mir, was du denkst. Ich kann nicht ohne dich, weil ich weiß, dass du die eine bist. Reich mir deine Hand. Reich mir deine Hand. Ich geh mir die 1000 Meilen, egal wohin.